Das kann kein Zufall sein. Hätte ich nie geglaubt. Doch jetzt stehst du vor mir, hast mein Herz geraubt. War doch alles im Lot, wiegte mich in Sicherheit. War doch klar, ganz normal, wie das eben so ist. Mir hat gar nichts gefehlt, ich hab nichts vermisst. Nur zu selten gelacht und nicht drüber nachgedacht. Ich will nie zurück.